damit ihr's alle wisst, die Blutsbrüder, das gibt's nicht mehr. Es hätte schön sein können, doch das ist mir der Mist nicht wert. Und Eddie, denk mal kurz daran, was wär, wenn ich nicht wär. Sag mal, wo kommen deine Hits denn her? Verstehst du, was ich meine? Alles aus meiner Feder. Der Typ rappt meine Texte, meine Wörter, meine Sätze, meine Babys, meine Schätze. Und euch allen macht davor, dass alles stammt aus seiner Hand auf Geizmann. Ich glaub ja, dass er nicht mal richtig schreiben kann. Weißt du doch, wir sind miteinander groß geworden. Freunde, bis zum Tod haben wir uns damals auf dem Hof geschworen. Wir wollten's besser machen als der ganze Haufen anderer. Doch auch uns treibt Geld jetzt langsam auseinander. Was ist los? Weil du ein Geier bist, so geldgeil nicht zu fassen. Kaum hat Sony Geld gegeben, hast du Fusco sitzen lassen. Ich wusste damals schon, dass das uns beides bitten kann. Doch für dich bin ich mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Dann fing die Scheiße an, Rotes lässt die Quoten sinken. Rotes steht auf Fotos hinten, alle wollten Rotes linken. Ich war nur gut genug, die Texte zu schreiben. Aber von mir gibt's keinen Reim, du machst das jetzt allein. Oder frag Facher, ich hoffe, er steht noch da hinten. So ein arroganter Bonze mit nem Boxer zinken. Da ist er ja, guckt ihn euch an. Der Mann hat nur Armani, Boss und Gucci im Schrank. Manne Facher klingt wie Motherfucker, ja, das klingt gleich. Doch das ist ihm scheißegal, denn er ist stinkreich. Diesen schönen Mantel hat er sich erst heute gekauft. Denn er sucht sich dumme Leute und beutet sie aus. Nicht mit dir, du Penner. Du willst mein Album und willst Eddie es dann rappen lassen. Du kriegst den Scheiß, als würdest du in die Toilette fassen. Auch wenn ich nichts hab, weil in diesem Album alles steckt, kriegst du es jetzt umsonst im Internet. Fick dich. Und Eddie, fick dich auch. Du hättest nur mal hinsehen müssen. Anstatt dich für mich einzusetzen, fällst du mir in den Rücken. Unsere Wege trennen sich. Ich glaub, dass das besser ist. Wir hatten eine schöne Zeit. Glaub mir, ich vergess das nicht. So ist das Leben, Mann. Ich seh's ein. Du gehst jetzt deinen Weg, ich geh mein. Und auch wenn mir ab heute nichts mehr bleibt, die Hauptsache ist, ihr wisst Bescheid. Ein, kennt ihr die Wahrheit über Eddie Gangster schon? Er ist kein Gangster, nein, er ist ein Bankersohn. Wenn du mich fragst, ob ist das wahr, sag ich denk mal schon. Für die Blutsbrüder, das ist das hier die Endstation. Kennt ihr die Wahrheit über Eddie Gangster schon? Er ist kein Gangster, nein, er ist ein Bankersohn. Wenn du mich fragst, ob ist das wahr, sag ich denk mal schon. Für die Blutsbrüder, das ist das hier die Endstation. Kennt ihr die Wahrheit über Eddie Gangster schon? Er ist kein Gangster. Nein, er ist ein Bankersohn. Wenn du mich fragst, ob ist das wahr, sag ich denk mal schon. Für die Blutsbrüder, das ist das hier die Bankersohn. Kennt ihr die Wahrheit über Eddie Gangster schon? Er ist kein Gangster. Wenn du mich fragst, ob ist das wahr, sag ich denk mal schon. Für die Blutsbrüder, das ist das hier die Bankersohn.